Raskolnikow sagte dies alles gleichsam träge und nachdenklich, ohne sich ihm zuzuwenden, und blickte dabei stier auf die dunkel gewordene Straße. »Ja, warum sind Sie in die Wohnung gegangen?« »Um Sie zu sehen.« »Was ist dort zu sehen?« »Nehmt ihn doch und führt ihn auf das Polizeibüro«, warf der Kleinbürger ein und verstummte wieder. Raskolnikow blickte ihn über die Schulter aufmerksam an und sagte ebenso leise und träge, »Gehen wir.« »Führt ihn doch hin«, wiederholte der Kleinbürger, der wieder Mut gefasst hatte. »Warum hat er danach gefragt? Er hat doch etwas im Sinn, oder?« »Betrunken scheint er nicht zu sein. Weiß Gott, was er ist«, brummte der Arbeiter. »Ja, was wollen Sie denn?« rief von Neuem der Hausmeister, der ernstlich böse wurde. »Was suchst du hier?« »Du hast wohl Angst, mit zur Polizei zu gehen?« fragte Raskolnikow spöttisch. »Ich Angst? Was suchst du hier?« »Spitzbube«, rief die Frau. »Was ist da viel zu reden?« rief der andere Hausknecht, ein großer Kerl mit einem offen über die Schulter geworfenen langen Mantel und mit den Schlüsseln im Gürtel. »Pack dich! Ist wirklich ein Spitzbube. Mach, dass du wegkommst!« Und er fasste Raskolnikow an der Schulter und stieß ihn auf die Straße hinaus. Dieser wäre beinahe gefallen, fing sich jedoch noch, richtete sich auf, sah schweigend alle Zuschauer an und ging weiter. »Verdrehter Mensch«, sagte der Arbeiter. »Verdreht sind heutzutage viele«, meinte die Frau. »Besser wäre es doch gewesen, ihn aufs Polizeibüro zu bringen«, meinte der Kleinbürger. »Es lohnt sich nicht, sich mit so einem einzulassen«, sagte der große Hausmeister. »Man sieht doch, dass er ein Spitzbube ist. Er fordert einen ja heraus. Und wenn man sich drauf einlässt, wird man ihn nicht los. Wir kennen das.« »Soll ich nun hingehen oder nicht?« dachte Raskolnikow, indem er mitten auf der Straße an einer Kreuzung stehen blieb und sich umsah, als erwarte er irgendwoher das entscheidende Wort. Aber von keiner Seite kam es. Alles war still und tot, wie die Steine, über die er ging. Für ihn war alles tot, für ihn allein. Plötzlich, 200 Schritte vor ihm, erkannte er am Ende der Straße in der Dunkelheit eine Menschenmenge, hörte Stimmen, Geschrei. Mitten im Gewühl stand eine Kutsche. Ein Licht bewegte sich dicht über dem Straßenpflaster. Was ist da geschehen? Raskolnikow wandte sich nach rechts und ging auf die Menge zu. Er schien sich an alles anzuklammern und lächelte kalt, denn er war schon fest entschlossen, auf das Polizeibüro zu gehen und glaubte sicher, dass alles gleich ein Ende haben werde.